Kapitel 4. Laborgerätebörse Brummer. Guten Tag, Frau Brummer, hier ist Stahl. Ach, guten Tag, Herr Stahl. Wie geht es Ihnen? Naja, es geht so. Zurzeit haben wir dermaßen viel zu tun. Quartalsende und so weiter. Sie wissen ja, da geht's bei uns immer rund. Tja, bei uns sieht es ganz ähnlich aus. Allerdings lasse ich mich davon jetzt nicht mehr verrückt machen. Ab übermorgen habe ich 2 Wochen Urlaub. Urlaub, haben Sie's gut. Das könnte ich jetzt auch gut gebrauchen. Fahren Sie denn weg? Ja, schon. Nach Spanien. Toll. Genauer nach Sevilla, mit dem Flugzeug. Da wollte ich schon lange mal hin. Und jetzt ist die Zeit günstig. Die Hauptsaison ist ja vorbei. Also gibt es dort nicht mehr so viele Touristen. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Ach, ich denke schon. Zurzeit soll es dort noch angenehm warm sein. So um die 25 Grad, habe ich heute in der Zeitung gelesen. Da kann man ja richtig neidisch werden. Gerade jetzt, wo es bei uns so nass, kalt und scheußlich ist. Ja, genau deshalb freue ich mich ja so auf die Sonne da unten. Tja, also, weshalb ich Sie eigentlich anrufe. Wir haben hier vorgestern Ihr Schreiben bekommen. Diesen Werbebrief mit dem Sonderkatalog für Herbst. Ja. Jetzt stehen aber keine Preise dabei. Die Preisliste müsste eigentlich drin sein. Nein, also, ich habe keine gefunden. Das tut mir leid. Vielleicht ist da was beim Versand schiefgelaufen. Ich schicke Ihnen gleich die Liste zu. Ja, danke, das wäre nett. Dann haben wir nämlich alles komplett. Sehr wahrscheinlich werden wir das eine oder andere wieder bei Ihnen bestellen. Das freut mich. Wenn Sie noch dringend etwas brauchen, dann sprechen Sie einfach mit meiner Kollegin Frau Kröger. Das ist meine Vertretung in den nächsten 2 Wochen. Sie weiß über alles Bescheid. Frau Kröger, okay. Tja, dann vielen Dank. Und einen schönen Urlaub. Danke. Tschüss, Frau Brummer. Tschüss.